keinen Plan. Chef sagt lächeln, Konto sagt, wir haben's verpennt, mein Freund. Müll bis zur Decke, aber hey, die Tonne glänzt. Kauf dir gern ein grünes Label, wenn dein schlechtes Karma brennt. Bahn kommt zu spät, doch auf dem Plakat steht schnell. Handy, Akku leer, aber Werbung lädt sich blitzeschnell. Alle sind gestresst, doch Selfcare steht im Kalender. Wir sparen uns die Welt und ballern durch bis Dezember. Alles läuft bestens, den Bach runter, aber schön. Wir winken fröhlich, während wir im Strudel drehen. Alles läuft bestens, kein Problem, wir sind relaxed. Solang der Regenbogen auf dem Plastikbecher glänzt. Glänzt, glänzt, glänzt, glänzt. Chef gibt uns Kekse statt Melone im Monat drin. Wir sind hier Familie, sagt und schließt die Tür von innen. Auf dem Dach ne Bienenwiese und ein Diesel in der Luft. Doch Hauptsache Insta-Story mit dem Filter frische Duft. Politiker macht Selfie im frisch gepflanzten Baum. Wir kriegen schöne Hashtags und der kriegt seinen Traum. Alle reden Lösungen, doch keiner lässt was sein. Also dreh ich meine Runden zwischen Sofa, Frust und Schein. Alles läuft bestens, den Bach runter, aber schön. Wir winken fröhlich, während wir im Strudel drehen. Alles läuft bestens, wir sagen läuft, obwohl es brennt. Solange ein bunter Aufkleber auf der Katastrophe klebt, klebt, klebt. Wir drucken neue Sticker, wird schon werden, keine Panik. Malen Farbe auf die Risse, nennen Untergang organisch. Lachen, bis die Welle über unser Köpfchen bricht. Heben noch das Glas auf das, was uns erwischt. Alles läuft bestens, den Bach runter Stück für Stück. Wir halten uns am Spruch fest, wie an altem Glück. Alles läuft bestens, komm, wir grinsen bis zum Schluss. Wenn schon alles untergeht, dann bitte mit Genuss. Oh yeah.